Jeden Tag Dienst, denkt Jumbo, ein Elefant. Er tanzt im Zirkus, doch längst nicht mehr so galant. Immer dasselbe und das seit 6 Jahren schon. Er will was Neues, denn er hat genug davon. Labadabam, babam, babam, du da. Schlabadabam, babam, du a. Am Tage die Tierschau, da glotzt er zum Wagen raus. Am Abend der Sprecher im Zelt ruft die Dickhäuter aus. Und dann diese fette Domtöse mit ihrem Stock. Die lockt mit Zucker, den hat sie tief unterm Rock. Ruft sie ihm dann zu, hat er keine Ruhe. Ruft sie ihm dann zu, hat er keine Ruhe. Hier kann ich nicht bleiben, denn Jumbo, hier reiß ich aus. Die Arbeit im Zirkus, die wird mir so langsam zum Graus. Wenn ich nur wohin könnt, ich würde hier Leine ziehen und dieser strengen Domtöse für immer entfliehen. Da-da-da-dam, da-dam. Doch eines Tages, die Chefin, sie gab's nicht mehr. Der Zirkusdirektor befahl, eine neue soll her. Oh, diese neue war sexy und super schlank. Die Elefanten, sie wurden vor Erregung fast krank. Und Fräulein Knutschfleck, so hieß dieses sexy Mobil. Von allem, was schön ist, hat dieses Fräulein wirklich sehr viel. Ja, bei diesem Fräulein schlägt Jumbo, man glaubt es kaum, in der Manege den dreifachen Purzelbaum. Und legt sie sich dazu, wird ihm heiß im Nu. Legt sie sich dazu, wird ihm heiß im Nu. Seitdem ist Jumbo im Zirkus die Hauptattraktion. In keiner Stadt Karten, die sind weg seit Wochen schon. Das Publikum jubelt und kreischt, wenn der Vorhang aufgeht und Jumbo beim Bauchtanz mit seiner Domtöse sich dreht. Labababam, da-dam, du-dum, du-a. Da-ba-ba-bam, da-dam, ba-dam, du-da. Und schlabadabam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam.